Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 3, 219 an Schiller. Leider häufen und verdoppeln sich die Unannehmlichkeiten eines Geschäfts, wie das ist, das Sie übernommen haben, und ich fürchte, Sie werden noch manches Unheil des Selbstverlags dabei erleben. Wir erinnern uns keiner Titelkupfer und Titelblätter als derer, die wir abgeliefert haben. Geist hat alle Exemplare, die nach Jena in unser Quartier kamen, gezählt und gepackt und keine Titelblätter dabei gefunden. Ihr Brief vom 5. Oktober spricht von 200 Titelkupfern, die Sie auch geschickt haben. Durch Ihren Herrn Schwager erhielt ich noch 100, und die wären also komplett. Nun brauche ich noch 50 Titelblätter und 72 Exemplare, und so hat der Buchbinder alles, was zu 300 gehört. Komplett abgeliefert sind 50, hierbei kommen 124, ergibt 174. Übergeben Sie ja, wenn es zur zweiten Auflage kommen sollte, das Ganze irgendjemand zur Besorgung. Man verdirbt sich durch dergleichen mechanische Bemühungen, auf die man nicht eingerichtet ist und die man nicht mit der gehörigen Präzision treibt, den ganzen Spaß und hat erst am Ende, wo alles zusammentreffen soll, den Verdruss, weil es an allen Enden fehlt. Über die Musik kann ich noch nichts sagen. Ich habe sie gehört, aber das ist bei den zelterischen Kompositionen noch nicht genug. Er hat viel Eigenheit, die man ihm erst abgewinnen muss. Leben Sie recht wohl, ich schicke den Körnerschen Brief hier zurück. Da wir das Publikum kennen, so wird uns schwerlich auch bei dieser Gelegenheit eine neue Erscheinung entgegenkommen. Wenn ich Starken und den Buchbinder bezahlt habe, so schicke ich die Rechnung. Weimar, den 10. Oktober 1796. G. Hier noch zu besserer Übersicht ein Auszug, wie wir mit dem Buchbinder stehen. Er erhielt Exemplare, erste Sendung 50, zweite Sendung 100, dritte Sendung 50, vierte Sendung 28, ergibt 228, Titelkupfer 200, zweite Sendung 100, ergibt 300, Titelblätter 150, zweite Sendung 100, ergibt 250, Umschläge auf einmal 300.